Ist er gestorben? Nein, er taucht aus dem tiefen Wasser auf und schnappt nach Luft. Er hat es geschafft. Mit der Geschichte von der erfolgreichen Flucht kehrt er zurück zu seinem Stamm. Mit seiner Erzählung bestätigt er überlebenswichtige Informationen wie jene, dass man sich nicht nur auf die Waffe verlassen darf, dass der See unterhalb des Wasserfalls tief genug ist, um im Notfall hineinzuspringen, und dass es sich lohnt, seine Furcht zu überwinden. Das Prinzip ist simpel. Tote Affen können keine Geschichten erzählen. Derjenige, der zurückkehrt, um von seiner Überlebenskunst zu erzählen, muss irgendetwas richtig gemacht haben. Ihm zuzuhören scheint lohnenswert. Welch genialer Trick! Was für eine Wunderwaffe! Denn wenn es ihm nur einer aus seinem Stamm gleichtut und ebenfalls davon erzählt, bedeutet das, dass der Stamm einen Weg gefunden hat, wie er der natürlichen, brutalen Selektion ein Schnippchen schlagen und sich gefahrloser weiterentwickeln kann. Ein zentrales Element von Geschichten ist also, dass sie Heldentum würdigen und dabei vermitteln, worin es besteht und was es braucht. Der Protagonist stellt sich den Widrigkeiten und durch seinen Mut und seine Redlichkeit, aber vor allem durch Entschlossenheit, besiegt er die inneren und äußeren Dämonen. Helden sind Idealtypen guten Verhaltens und in ihrer frühen Version zeichnen sie sich vor allem durch Selbstlosigkeit aus. Diese Idealisierung hatte ursprünglich tatsächlich eine existenzielle Funktion für einen Stamm, denn neben natürlichen Feinden war es vor allem Egoismus, der die Gruppe gefährden konnte. Heldengeschichten, in denen der selbstlose Protagonist der Gewinner und der Selbstsüchtige der Verlierer ist, waren gleichsam eine Paleo-PR für altruistische Verhaltensregeln. Derartige Geschichten entwickelten sich weiter, genauso wie ihre Funktionen und Wirkungen, Liebesgeschichten zum Beispiel. Im Sinne der evolutionsbiologisch bedeutsamen Fortpflanzung sind Liebesgeschichten gute Vehikel zur Vermittlung von Problemlösungskompetenzen beim Finden und Pflegen der Liebe.